Ich weiß nicht, wer die neuesten Nachrichten gelesen hat. Die Frau Oerte, Mitbegründerin von Pegida, hat sich ja nun zusammen mit einigen anderen von dem Herrn Bachmann getrennt. Nur weil sie ein bisschen intelligenter ist und vielleicht auch ein bisschen weniger vorbelastet ist. Und wie nennt die ihren neuen Verein? Also wie heißt das Spaltprodukt von Pegida? Schon gelesen? Das wird heißen Bürgerbewegung für direkte Demokratie in Europa. Er hat also nochmal unterstrichen, was wir im ganzen letzten Jahr zunehmend gemerkt haben, dass es sehr viel Resonanz gibt in großen Teilen der Bevölkerung für eine Bewegung, die irgendwie deutlich rechts von der CDU ist, aber nicht einfach Nazis sind. Und diese Bewegung kommt auch in der deutschen Tradition nicht, die kommt nicht aus dem Nichts, sondern sie hat auch eine deutsche Tradition. Hat ganz sicher etwas mit den Ideen von 1914 zu tun, zu denen aber der heutige Referent viel mehr sagen können als ich, die ja von Anfang an ein Gegenentwurf zum Westen waren, zu den Ideen der Französischen Revolution. Und wenn man sich die Querfront-Friedensbewegung angeguckt hat, in der man rechts und links und wirklich nicht mehr unterscheiden kann, wenn man sich den Aufschwung, wenn man sich die Wahlergebnisse der AfD angeguckt hat, wenn man sich den Aufschwung von Pegida angeguckt hat, dann sieht man ja, das ist durchaus eine, ja, das Potenzial für eine Massenbewegung hat. Interessant übrigens auch eine wirkliche Abkehr vom Westen, ein richtiger Hass auf alles, was mit dem Westen irgendwie konnotiert wird, und eine ausgeprägte Orientierung Richtung Russland. Man könnte auch sagen, Putinophilie manchmal sogar, die übrigens nicht nur rechts zu Hause ist. Und das alles hat auch eine Tradition im deutschen, auch intellektuellen rechten Denken. Und dazu haben wir heute einen anerkannten Fachmann eingeladen. Ich glaube, einer von denen, die wirklich am besten darüber auch geforscht haben, Bescheid wissen, nämlich Volker Weiß aus Hamburg. Schön, dass du da bist. Volker ist Historiker und schreibt für die Zeit, für die Jungle World, hat verschiedene Bücher zum Thema schon rausgebracht, insbesondere sein Werk zu Arthur Möller van den Broek, das auch in der Fachwelt sehr anerkennend rezipiert wird. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Mein Part ist vorbei, also zwei Punkten noch. Zum einen wird, ihr kennt sie schon, die berühmte Krasnodarske Chai-Dose wieder rumgehen, die bitte nicht leer wieder zurückkommen sollte, weil das kostet alles Geld. Zum anderen würden wir gerne den Vortrag aufnehmen und nachher ins Netz stellen. Also nur den Vortrag selbst, die Diskussion nicht, es sei denn, einer Person gefällt es nicht, dann machen wir es. Gut, wenn es nicht der Fall ist, dann danke ich. Und Volker, du hast das Wort. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, für die Anmoderation und für Ihr Kommen. Meine allererste Frage lautet, bin ich hinten zu verstehen? Ich habe kein Mikrofon hier. Ist alles laut genug? Wunderbar. Ja, was wir hier in leider recht mäßiger Qualität sehen, die obere Hälfte des Bildes, ist ein ungefähr ein Jahr altes Titelbild der Zeitschrift Sezession. Das ist eine Theoriezeitschrift aus dem neurechten Bereich. Rechts davon einige Angaben aus dem Inhaltsverzeichnis. Ich lese das einfach mal vor, weil die Bildqualität hier doch sehr schlecht ist. Also Thema des Heftes ist 1914. Unter anderem enthalten ist ein Autorenporträt über Christopher Clark, das natürlich die Clark-Debatte, diese angebliche Neudeutung des Ersten Weltkriegs, der Kriegsgründe und so weiter zum Thema hat. Ein Beitrag von Stefan Scheil, ein relativ einschlägiger revisionistischer Historiker, der in diesen Kreisen, über die ich hier immer wieder auch sprechen werde, auch ein bisschen die Rolle des Haushistorikers hat, über die Globalisierung des Krieges. Erik Lehnert, der zur Führung des Instituts für Staatspolitik gehört, über das ich auch gleich noch etwas sagen werde, hat einen Beitrag geschrieben über die Ideen von 1914. Also alleine an dieser

protestantischen Kirche. Insofern kann man